dann würde ich gleich einmal starten. Sie können natürlich dann auch mit starten. Ja, okay. Ja, und dann fasse ich Ihnen das noch einmal zusammen. Herr Ebbinghaus, Sie haben sich legitimiert und das Band ist jetzt mit Ihrem Einverständnis eingeschaltet. Und nun fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte für Ihre Festnetzrufnummer noch einmal zusammen. Sie ziehen hiermit Ihre Kündigung zum 10.01.2018 zurück und wie besprochen richte ich Ihnen zum 12.11.2017 das Red Internet und Phone DSL 16 für nur 29,99 Euro monatlich ein. Sie erhalten wie vereinbart in den ersten 24 Monaten eine monatliche Gutschrift in Höhe von jeweils 10 Euro. Und zusätzlich richte ich Ihnen die Vodafone Flat für nur 4,99 Euro zusätzlich im Monat ein. Ja, und das bekommen Sie natürlich, Kollegen, das wurde Ihnen da auch schon zugesichert, da auch da nochmal ermäßigt. Ja. Ja. Ihr Vertrag verlängert sich ab dem 12.11.2017 um 24 Monate und ist mit einer Frist von 3 Monaten zum Ablauf kündbar. Wird nicht gekündigt, verlängert sich Ihr Vertrag um ein weiteres Jahr. Der Bereitstellungspreis in Höhe von 39,99 Euro entfällt. Selbstverständlich haben Sie ab Erhalt der Bestätigung ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Damit Sie schnellstmöglich von den neuen Konditionen profitieren können, gebe ich bereits heute vor Ablauf der Widerrufsfrist die besprochenen Änderungen in Auftrag. Ich veranlasse jetzt den Auftrag und richte Ihnen das Red Internet und Phone DSL 16 mit der Vodafone Flat ein. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Dann, Herr Ebbinghaus, bekommen Sie das Ganze von uns auch an Ihre E-Mail-Adresse bestätigt. Ja. Das kann natürlich 2 bis 3 Werktage dauern, bis das dabei ist. Da bitte ich Sie einfach um etwas Geduld. Ja. Ja. Dann, wie gesagt, die Kollegen, da hatten die Ihnen ja auch zugesichert, das richten die dann auch ein, sobald ich das hier eingestellt habe. Ja, dann richten die diese zusätzliche 5-Euro-Gutschrift ein. Dann würden sie ja dann auch 2 Jahre lang bei diesen 19,99 Euro dann auch wirklich bleiben. Können das, haben das genau das Gleiche, wie sie es vorher haben, ja, auch mit ihrer Rufumleitung. Da ändert sich dann nichts. Ja. Bingo. Super. Ja, dann das ich hat auf jeden Fall geklappt. Da habe ich nicht mit gerechnet, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Aber jetzt bin ich zufrieden. Und ich meine, 14,99 Euro, dass man das nicht halten konnte, das war mir klar. Ja, aber was meinen Sie, wie oft und wie lange ich versucht habe, dann noch die 5 Euro rauszuholen für die Rufumleitung, ist mir nie gelungen. Und Sie sind der Erste, der sagt, kein Problem. Deswegen, und dann haben die Kollegen vom Kundenservice, haben Ihnen das dann auch da nochmal zugesichert, die Gutschrift hier einstellen, die ja auch ja, ein. Ja, das ist, das ja, rundum, ich bin zufrieden. Das heißt alles was. Klar. Ja. Das ist ja die Hauptsache. Eben. Okay, dann, Herr Ebbinghaus, wünsche ich Ihnen natürlich weiterhin alles Gute. Haben Sie vielen Dank und die Sache ist jetzt vom Tisch. Alles klar. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Dito. Tschüss.